Kundgabe 2901. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.09.1943. Grausamkeiten, Endzeit, letztes Gericht. Eine Zeit ungewöhnlicher Ereignisse wird die Menschen in ständiger Aufregung halten. Denn nun bricht die Zeit des schwersten Kampfes an und die Vorboten der Endzeit machen sich bemerkbar. Wie es verkündet worden ist zuvor, so wird es sich erfüllen. Das Chaos wird immer größer werden. Die irdische Not wird sich steigern. Die Menschen werden jegliche Hoffnung verlieren. Es wird eine Trübsal anbrechen und der geistige Tiefstand wird immer weiter sinken. Denn die Menschen werden immer liebloser und sich Schaden zufügen in jeder Weise. Es wird die Ich-Liebe vorherrschen und nur der eigene Vorteil bedacht werden bei jeder Handlung. Und die Not wird immer größer werden dadurch. Und es werden sich die Ereignisse überstürzen. Es werden Dinge geschehen, die niemand vor dem für möglich hielt. Es wütet der Satan unter der Menschheit und er suchet sie zu verderben. Und die Menschen bieten ihre Hand zu den größten Scheußlichkeiten. Sie schrecken vor nichts zurück, aus Eigennutz und tierischen Begierden. Sie nehmen Rache in einer Weise, die unmenschlich ist. Und sie legen sich keinerlei Hemmungen auf. Und das ist die Zeit, wo große Anforderungen gestellt werden an das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen, wo diese sich entscheiden müssen für Recht oder Unrecht, wo sie scharfe Grenzen ziehen sollen, wo die göttlichen Gebote überschritten werden, wo sie also nicht dulden sollen, was gegen diese Gebote verstößt. Das heißt, es nicht gutheißen dürfen durch Stillschweigen oder gar Zustimmung. Es ist die Zeit, wo der göttliche Eingriff unvermeidlich ist, um der krassen Lieblosigkeit ein Ende zu bereiten. Denn diese artet in die ärgste Grausamkeit aus. Was noch niemals auf Erden geschehen ist, das wird nun sich abspielen. Und die Ereignisse werden kurz aufeinander folgen, weil keine lange Zeit mehr ist bis zum Ende. Dieses aber ist fürchterlich. Und darum rüttelt Gott zuvor noch an die Herzen der Menschen. Und er sucht sie zum Denken zu veranlassen, und also lässet er sie teilnehmen an dem Schicksal der gesamten Menschheit. Er hindert die Menschen nicht, so sie sich gegenseitig zerfleischen. Und es wird die Welt Dinge erleben, die unvorstellbar sind in ihrer Größe und Grausamkeit. Denn es ist die Zeit des Endes und diese eine Zeit des Schreckens, die nur noch übertroffen werden kann durch das letzte Gericht, das aber nicht von Seiten der Menschen über die Erde kommt, sondern nur ein Akt der göttlichen Gerechtigkeit ist, um der namenlosen Ungerechtigkeiten ein Ende zu bereiten. Amen.